Entscheidung ist, weil ich heute Geburtstag habe, zwei Zugaben hier. Ja! Aber welches möchtest du hier zuerst holen? Ich möchte zuerst die erste von den zwei Zugaben hören, wenn es euch recht ist. Da ich Geburtstag hatte, wünsche ich mir auch zwei Zugabe und könnt ihr recht haben. Dann sind wir schon mal vier! Erst wir sind nur Mann. Erst wir sind nur Mann. Schulde hat die! So Mädels, da müsst ihr auch zuhören, sonst bringt das alles nichts. Nein, wir entscheiden das. Bei den Börsen haben wir das auch, aber ich hab schon vorhin gesagt, Frank, alles Gute zum Geburtstag. 25 bist du geworden. Meine Güte! Der Junge sagt hier, was? So einfach geht das aber nicht. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun.